Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So Paul makes it so important that we accept that Jesus was resurrected. Paulus zeigt uns, wie wichtig es ist, zu akzeptieren, dass Jesus auferstanden ist. Because your faith is useless if it's just in the cross. Denn dein Glaube ist nutzlos, wenn er nur auf das Kreuz gerichtet ist. How many people have talked about Jesus said, pick up your cross? Wie viele Menschen sprechen davon, dass Jesus gesagt hat, nimm dein Kreuz auf dich. And they live this miserable religious Christian life. Und dann leben sie dieses erbärmliche religiöse Christenleben. They think they have to die to themselves, which in their understanding means. Sie glauben, sie müssen sich selbst sterben. Laut ihrem Verständnis bedeutet das. Everything that you enjoy in life, you have to get rid of and deny yourself. Dass sie alles, was sie im Leben genießen, loswerden müssen und sich selbst verleugnen müssen. But why do we get stuck on at the cross and not live the resurrection life of Jesus? Warum aber bleiben wir beim Kreuz stecken und leben nicht das Auferstehungsleben von Jesus? Jesus doesn't want us to live at the cross. He wants to live us seated in heavenly places with him. Jesus will nicht, dass wir am Kreuz leben. Er will, dass wir mit ihm in himmlischen Orten sitzen. Crucified with Christ is one thing, but resurrected and ascended with him is another thing. Mit Christus gekreuzigt sein ist eine Sache, aber mit ihm auferstanden zu sein und mit ihm aufgefahren zu sein ist eine andere Sache. And you have been resurrected with him. Du bist mit ihm auferstanden. But look, if Jesus would not have been raised, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, there would be another really, really sad thing. Gäbe es noch eine andere wirklich traurige Sache. And let me tell you what it is. Ich sage dir auch welche. See, the Bible is pretty clear. Die Bibel ist ziemlich klar. And if you want to study carefully Ephesians chapter 1, you will find this. Wenn du Epheser Kapitel 1 sorgfältig studierst, wirst du es finden. In Ephesians 1, Paul wants the church to have open eyes to see something very vital. In Epheser 1 möchte Paulus, dass die Gemeinde offene Augen hat, um etwas sehr Wichtiges zu sehen. That the same power that raised Jesus from the dead, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, works now inside of every single Christian. Wirkt jetzt in jedem einzelnen Christen. Now think. Überlege. Paul doesn't want them to simply experience that power. Paulus will nicht nur, dass sie diese Kraft einfach nur erleben. He wants them first to see it, because he knows seeing will get them to experience it. Er will, dass sie zuerst sehen, weil er weiß, dass das Sehen sie dazu bringt, sie zu erfahren. See, the things that you really saw in your heart and believe firmly. Die Dinge, die du wirklich in deinem Herzen siehst und fest glaubst. Those are the things you will also experience. Das sind die Dinge, die du auch erleben wirst. So I believe in experience in Christian life. I very much so. Ich glaube an Erfahrungen, Erlebtes im christlichen Leben. Ich glaube sehr daran. But I'm telling you, there is a danger if we pursue experience above everything else. Es ist aber gefährlich, wenn du die Erfahrung über alles andere stellst. And here is the danger. Folgende Gefahr besteht. Whatever I experience, because you release that experience to me. Was auch immer ich erlebe, weil du diese Erfahrung über mich freigesetzt hast, is usually temporary. Ist meistens vorübergehend. Let me explain something to you. Ich erkläre es dir. I read something recently. Ich habe vor kurzem etwas gelesen. From a man that was used extraordinarily in healing, in divine healing. Von einem Mann, der außerordentlich in der göttlichen Heilung gebraucht wurde. Here is what he said. Hier ist, was er sagte. He said, the people that get prayed for on my faith and get healed on my faith. Die Menschen, für die aufgrund meines Glaubens gebetet wird und die aufgrund meines Glaubens geheilt werden. And get healed because of that. Und auch deshalb geheilt werden. Usually they do not stay healed. Bleiben normalerweise nicht geheilt. But the people who get healed because they have experienced and seen it first in their own hearts. Aber die Menschen, die geheilt werden, weil sie es zuerst in ihrem eigenen Herzen erlebt und gesehen haben. They remain healed. Die bleiben geheilt. If we experience the resurrection power of Jesus. Wenn wir die Auferstehungskraft Jesu erleben. Because we first see it in our own hearts. Weil wir sie zuerst in unserem eigenen Herzen sehen. We acknowledge and accept it as an absolute truth in our hearts. Sie als absolute Wahrheit in unserem Herzen anerkennen und akzeptieren. This will be an experience that will last. Wird dies dann eine Erfahrung sein, die von Dauer ist. So, if Jesus would not have been raised from the dead, that power would not be available for you. Wäre Jesus von den Toten nicht auferweckt worden, wäre diese Kraft für dich nicht verfügbar. We have to understand. Wir müssen verstehen. That the resurrection of Jesus is way more than it looks like on the surface. Dass die Auferstehung Jesu viel mehr ist, als es auf den ersten Blick erscheint. It gives you an internal hope for the life after this earth. Sie gibt dir eine innere Hoffnung für das Leben nach dieser Erde. It makes a power available to you right now at this very moment. Sie stellt dir eine Kraft genau in diesem Augenblick zur Verfügung. That destroys every sickness, every disease and every obstacle of the devil. Die jede Krankheit, jedes Leiden und jedes Hindernis des Teufels zerstört. If the power that raised Jesus from the dead is truly today working in you. Wenn die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, heute wahrhaftig in dir wirkt, then the only thing you need to is believe that and connect with that power. Dann musst du das nur glauben und dich mit dieser Kraft verbinden. And you do that by truly appropriating faith. Das tust du durch wahren, nehmenden Glauben, durch Glauben, der Besitz ergreift. So I'm so glad that Jesus was raised from the dead. Ich bin so froh, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. And I am sure. Ich bin sicher. This is my personal opinion. Und das ist meine persönliche Meinung. That as Paul was teaching that. Dass Paulus, als er das lehrte, he was thinking at all of the aspects of the resurrection of Jesus, not just one small aspect. An alle Aspekte der Auferstehung Jesu dachte, nicht nur an einen kleinen Aspekt. See, bring the blood to heaven. Das Blut in den Himmel bringen. Seal a new covenant. Einen neuen Bund besiegeln. Be the first one and many afterwards will be resurrected. Der erste sein, der auferweckt wird und viele, die danach auferstehen werden. Have that power right now available for every single Christian. Diese Kraft steht jetzt schon für jeden einzelnen Christen zur Verfügung. No wonder he said that your faith would be useless if Jesus would have not been raised. Kein Wunder, wenn er sagt, dass dein Glaube nutzlos wäre, wenn Jesus nicht auferweckt worden wäre. My recommendation. Mein Vorschlag. If you have any picture anywhere with a cross where Jesus is hanging on, get rid of the picture. Wenn du irgendwo ein Bild mit einem Kreuz hast, an dem Jesus hängt, solltest du das Bild loswerden. That's just my recommendation. Das ist nur meine Empfehlung. Because your faith is useless if your Jesus is still on the cross. Denn dein Glaube ist nutzlos, wenn dein Jesus noch am Kreuz hängt. See you guys tomorrow. Bis morgen.